Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Meine Damen und Herren, aus unserem Brennercast Late Night Studio in der Küche von Bernhard D. Meyer. Hier ist mein Freund, Kollege, Lieblingscomedian und Lieblingstrauergast Rüdiger Rudolf. Guten Abend, vielen Dank, lieber Bernie, für diese nette Anmoderation und guten Abend ihr da draußen. Rüdiger, wie ist eigentlich dein Mittelname? Mein Mittelname ist Max. Also bist du Rüdiger M. Rudolf? Ich bin Rüdiger M. Rudolf. Ich bin Bernhard D. Meyer. Okay. Was steht D. Weißt du es? Daniel. Oh, sehr, sehr gut. Ja, da, was soll ich da noch sagen? Ja, es gibt jetzt gar nicht so viel zu feiern heute. Die Ukulelen schweigen heute. Womit? Wir setzen ein Zeichen. Ja, wo die Ukulelen Trauer tragen, ist bei uns. Und das Selfie bleibt auch schwarz. Wenn schon. Ja. Ist kein schöner Tag irgendwie. Also, zur Wahl kommen wir gleich, aber es gab auch Anschläge, Elfenbeinküste, Ankara, auf der BVB, BVB-Block. Nee, war es ein BVB-Fan? Ja, es war ein BVB-Fan. 80-Jähriger ist ein Herzinfarkt gestorben während des Spiels gegen Mainz. Auch nicht so toll. Darmstadts Nummer 1 Fan Johnny ist seinem Krebsleiden erliegen. Er lag seinem Krebsleiden. Erliegen. Ja. Und du meintest noch, der irgendwie bekannter, gemeinsam bekannter von dir und Bekannten der Fest der Hofer Filmfestspiele ist auch noch verschieden. Ja. Na, da war was los. Hm. Da war schwer was los, ne? Die Wahl. Ja. Ich weiß nicht. Ich fange mal mit was anderem an. Wusstest du, dass. War das, ich glaube, es war gestern, 3000 Neonazis durch Berlin marschiert sind, also quasi Rechtsextreme, davon viele Neonazis, also deutlich als solche erkennbar, auch Neonazi-Gruppen, wusstest du nicht? Doch, ich wusste das. Ja, aber ich finde es, also wenn du jetzt gesagt hättest, nein, dann hätte es mich nicht gewundert. Ich finde, das ist nämlich nicht so wahnsinnig super kommuniziert worden. Der Senat selbst ging ja eher so von 300 Neonazis aus, es waren 3000 und ich glaube, es waren nur 1000 Gegendemonstranten da, niemand konnte was machen. Die braunen Horden sind durch die Straßen marschiert in Berlin. Mann. Und auch für die braunen Horden gilt leider genau das, was die BVB-Fans gesungen haben, dann am Ende des Spiels wegen dem Todesfall. Die haben geschrieben, you never walk alone. Mhm. Das gilt leider auch für das rechte Gedankengut in diesem Land. Weil es ja dann doch stimmt, was mein Vater immer schon gesagt hat, was ich nicht so wahrhaben wollte. Du willst gar nicht wissen, was die meisten Leute denken. Und die meisten mag übertrieben sein, aber was er damit meinte, das haben wir ja jetzt quasi heute schwarz auf weiß in ein paar Bundesländern. Und durchaus nicht nur im Osten. Nee. Ja. Wobei man den Osten natürlich trotzdem, also ich finde, auf den könnte man trotzdem verzichten. Ich finde, bei so einer klaren, 24% fast oder so, bei so einer klaren bei so einem klaren Bekenntnis zur AfD, finde ich, müsste man sich auch mit einer Abspaltung von Westdeutschland leben können. Ne? Also, das will man doch eigentlich auch. Man will doch eigentlich unter sich bleiben. Ne? Geht es nicht darum? Ich. Muss dich jetzt schon beteiligen. Ist mir klar, dass ich mich beteiligen muss. Ich bin mir nicht gerade sicher, wie. Wie du es meinst, lieber Kollege. Ob ich den Kollege. Osten wirklich abspalten? Ja. Oder nee. Ob du jetzt gerade... Naja, ich provoziere natürlich, aber worum geht es denn den Leuten? Wollen die unter sich bleiben? Oder sind es Protestwähler? Denken sie, das System ist verkehrt und wollen dem... Ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, was sie da wählen. Also es gibt ja diesen Facebook-Post, wo sie sagen, ja, wissen sie eigentlich, dass auf Facebook, also was ich was, wer die AfD wählt... will Hartz IV abschaffen, will dies und das und lauter Dinge, von denen man eigentlich glaubt, dass der Durchschnitts-AfW-Wähler gar nicht weiß, was er da wählt. Ich habe noch keine Statistiken gesehen, aber was ist denn mit den Frauen? Ich meine, gut, es gibt ja Beatrix Storch und die Petri, aber für so ein modernes Frauenbild stehen die eigentlich... Steht die AfD, glaube ich, nicht gerade, nee. Ich weiß nicht, ob die Befürworter die weiblichen Befürworter eines modernen Frauenbilds wie wahlstark die sind zahlenmäßig. Also es gibt da noch viele Fragen, die ich dann so gerne genau aufgeschlüsselt hätte irgendwie. Bin auf jeden Fall... Ich weiß jetzt aber nicht, wie hoch war die Wahlbeteiligung? In Sachsen-Anhalt? Das sage ich jetzt. Weißt du es auch nicht? Ich habe eine Ahnung, aber ich müsste es nachschlagen, bevor ich jetzt Unsinn erzähle. Weil mit sowas darf man keine Halbwahrheiten verbreiten, finde ich. So wie wir es zum Thema Fußball sonst tun. Tja, der Spiegel titelt Kretsch, Ausrufezeichen. Gut, vielleicht muss man da auch was Positives sehen. Ich habe das Gefühl, es geht wahnsinnig um Stimmung. Ich glaube, es geht eigentlich nur um Stimmung gerade. Weil irgendwie also Argumente irgendwie, werden eh gelten im Moment nicht, werden niedergebrüllt. Oder was sind die Flüchtlinge? Es gibt, jetzt sagt ja die Flüchtlinge sind unter Umständen auch wirtschaftlich gut für Deutschland. Etwas, was ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass das so ist. Aber ich glaube, mit Argumenten braucht man im Moment da niemanden kommen. Es geht wirklich um so eine Stimmung. Ja, das ist ja auch, also das ist ja eigentlich das ist ja das Fürchterliche und das ist ja das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Das ist ja das Problematische an Demokratie. Du kannst ja den Leuten, du kannst ja wirklich jedem eine Meinung geben und jede Stimme zählt. Aber die Stimme, die dann abgegeben wird, die entsteht aus einer Stimmung. Ja. Das genau. ist das Problem. Selten aus einer politischen. Noch so ein Trump, der geht ja auch nur, arbeitet ja auch nur mit Stimmung. Ist doch völlig egal, was der sagt, was stimmt und was nicht. Jeder hört eh nur, was er hören will. Ja, und jetzt ist es ja auch so, dass, ich meine, es ist ja auch wirklich total, es ist ja eigentlich total dekonstruktiv und auch belämmert und dumm, ständig jetzt nur Politikern zu misstrauen. Also Politiker misstraut habe ich schon mit 14. Hey, für mich ist das ein alter Hut, ich mache das nicht mehr. Das war gestern. Politiker misstrauen, das war in den 90er. Also die Zeiten haben sich geändert. Jetzt wirkt man aktiv mit oder man spricht Leuten sein Vertrauen aus oder man versucht mit der Regierung sich näher zu kommen, wenn man seine Interessen vertritt. Diese ganzen Petitionen sind ja auch ein Zeichen davon. Das ist der eigentliche Zeitgeist, dachte ich. Aber offensichtlich ist jetzt, wir misstrauen unserer Regierung, ist, glaube ich, jetzt erst bei den Idioten angekommen. Was quasi ich so mit 12 bis 18 durchgemacht habe. Also ich war immer wieder meiner Zeit voraus. Naja. Also. Aber das ist ja vielleicht wirklich ein Unterschied zwischen Osten und Westen. Ich weiß es nicht. Ja, ich fürchte, da gibt es einen Unterschied. Ich fürchte, das kann man nicht wegleugnen. Und es ist schwierig, das zu benennen, ohne dann irgendwie auf eine andere Weise wieder ausgrenzend, intolerant, faschistoid zu sein. Aber wie gesagt, fast jeder von uns Berlinern, nehme ich an, ist irgendwann mal rausgefahren an Wochenenden und hat sich in irgendeinem Kaff mal eine Zeitung gekauft oder irgendwas und hat sich gefragt, was wäre denn da los, wenn solche Käfer auf Wahlen einen Einfluss hätten oder die Leute, die da wohnen, ein bisschen mehr mitreden. Ja. Also ich habe ja drei Jahre in Thüringen, in Altenburg gelebt. Ja, du natürlich erst recht. Ne? Genau. Und eine Menge nette, vernünftige Menschen kennengelernt. Also warum sage ich das? Also das ist ja klar. Natürlich hast du die kennengelernt, aber du die anderen... Aber eine schlechte Stimmung habe ich auch mitgekriegt. Ja, genau. Und das war, wie gesagt, und ich sage schon wieder Stimmung. Ja. Es gibt, genau. Und es ist ein Thema, es ist ein totales Thema. Du triffst in der Kneipe Leute und sagst, nee, da gehen wir noch in den Laden. Nee, da hängen mir zu viel Rechte ab, da hängen mir zu viel Glatzen rum. Ja. So. Ja, ich weiß. Was mich immer interessieren würde, gesetzt den Fall, so eine Partei wie die AfD würde mal irgendwie in irgendeiner Koalitionsform irgendwie eine Mehrheit finden bei Bundestagswahl etc. und wird dann halt gewisse Beschlüsse durchbringen oder so. Zum Beispiel im Kulturbereich, das finde ich besonders interessant. Würden dann die Leute, die in den Medien arbeiten, sukzessive alle ausgewechselt werden? Weil ich meine, unsere Presse ist ja dann doch überwiegend Mitte links. Und unsere Auffassung von Kultur und jeder Tatort, selbst ein Til Schweiger Film, alles ist eigentlich eher Mitte links geprägt. Alles ist liberal geprägt und von so ethischen Grundwerten durchzogen, die ich unterschreiben würde. Ja. Also da würde ich auch die Kollegen Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, da kann man sich wirklich eigentlich auf jeden verlassen in der deutschen Medienlandschaft. Wie würde sich da was ändern? Wann würde sich das ändern? Würde sich das schleichend ändern? Das ist so eine Frage, die mich oft beschäftigt, manchmal auch so ein bisschen Schlaf kostet. Nee, nicht wirklich, aber Sorgen macht. Weil, und ist die AfD eigentlich gut in Propaganda? Bisher eigentlich nicht. Aber das ist traurig, sie ist wahnsinnig schlecht in Propaganda und es reicht trotzdem für solche Wahlergebnisse. Ja, weil sie eine Stimmung trifft. Die SPD, ne? Ich als eigentlich langjähriger SPD-Wähler, ich will nicht sagen, dass ich immer nur SPD gewählt habe, manchmal auch NPD, aber, nein, so ein Scherz natürlich. aber eigentlich hauptsächlich. Und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob die so gut beraten sind, wenn sie mit Sigmar Gabriel weiter so hantieren, sag ich mal. Ich. Als Personifikation dieser Partei. Wir jetzt, ich meine, ich kenne Leute aus der Partei und die vertraue deren Urteil, denen sie sagen, das ist ein fähiger Politiker, aber wir sind ja jetzt leider längst auf einer Stimmungsebene angekommen, ne? Hm. Und weiß nicht, ob man da noch jemanden vertraut, der eher für Missstimmung sorgt im Lande. Hm. Schwierig, schwierig. Eine Insiderquelle aus SPD-Kreisen, jetzt sage ich es doch, hat gesagt, dass viele in der Partei natürlich auch zufrieden sind, wenn sie dann bei der Bundestagswahl 2017 24% bekämen, weil dann könnte man ja wieder die große Koalition bilden. Mhm. Udi. Aber vielleicht war das nur demagogisch von ihm, vielleicht spitze ich es demagogisch zu, aber ich finde, das kann nicht der Anspruch der SPD sein. Mhm. Ich du glaube nicht, nee. Du wählst ja eh Autofahrerpartei. Ich wähle. Gibt es die eigentlich noch? Ich, und was mussten die sich umbenennen, weil die früher auch AfD abgekürzt wurden? Das Autofahrer für Deutschland. Autofahrer für Deutschland, ach so. Es gab auch mal so ein Automobil, nee, DSAVD, ne? Ja, aber es gab wirklich die Autofahrerpartei. Ja. Ja. Über die AfD haben wir uns auch mal ziemlich lustig gemacht, also ich zumindest vor ein paar Jahren. Absolut. Ja. Habe ich auch schon mal hier gesagt, die mit den Tapeziertischen am Hauptbahnhof. Ja, stimmt, Mensch, ich erinnere mich. Und das ist noch nicht mal so lange her. Das ist nicht so lange her. Hm. Ja, du. Ich verschreibe mich manchmal, wenn ich Rüdiger schreibe und ja. Dann kommt Rüdifer raus. So. Ich hab Worte, bei denen ich mich ständig verschreibe. Ja, zum Beispiel? Schauspieler. Ich glaube, es ist in 90% der Fälle, wenn ich in meinen Rechner das Wort Schauspieler reintippe, gucke ich irgendwann hin und da steht Schauspieler mit einem I. Weiß nicht, warum das so ist. Immer da. Aber darf ich dich Rüdifer nennen? So wie Rüdifer? Wie Lucifer? Lucifer. Genau, ja. Lucifer. Rüdifer. Rüdifer. Aber das finde ich irgendwie, es hat was. Oder so wie Fairtrade. Nee, schon so das. Schon das Diabolische. Verstehe. Rüdifer. Rüdifer. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Brücke zum Fußball eigentlich, mein Lieber? Gar nicht. Wir können mal sagen, was wir hier trinken. Wir können mal sagen. Wir trinken einen Obstler. Ein Obstler. Aus dem niederbayerischen Ort Greisberg. Ah. Ja, der ist sehr lecker. Ja. Prost, Rüdiger. Prost. Und da wir eh keinen Übergang finden, würde ich sagen. Finden wir keinen Übergang. Break it down for us. Yes, ich break mal down. Ich finde, wenn es eh schon um Stimmung geht, mache ich jetzt ein bisschen Stimmung, ja? Ja. Okay. Also, 26. Spieltag. Ich breake den Shit down für uns. Die Bernie-Prophezeiung geht endlich in Erfüllung. Hertha BSC spielt endlich gegen Schalke 04 und gewinnt 2-0. Sehr, darf ich kurz einhaken? Ich denke, jedes Wochenende, jetzt kommt dieses Spiel. Ich weiß nicht, weil immer jemand Blaues gegen irgendjemand mit was Rotem und Blauem spielt. Oder ja, nicht. Aber siehst du, jetzt ist es passiert. Und ich wusste, Schalke hat ein paar Spiele unter Breitenreiter ganz okay gespielt oder beziehungsweise gewonnen. Ja. Der nächste Meilenstein, den es zu bewältigen gäbe, also sprich im direkten Duell um die direkte Champions League-Qualifikation, der wird versaut. Garantiert. Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ent quod erat demonstrando. Ja. So. Ich ärgere mich übrigens total, dass ich es nicht so getippt habe. Ich finde, Hertha hat doch diese Spielzeit, es wäre ein Fall für Rüdiger oder Statistik, die neue Rubrik, wie oft Hertha diese Saison schon 2-0 gewonnen hat. Hm. Ich habe das Gefühl, die gewinnen ständig 2-0. Aber das werde ich gleich mal checken. Okay, Darmstadt und Augsburg scheitern aneinander und am Schiedsrichter gespannt. Am Ende heißt es 2-2. Der FC Ingolstadt und der VfB Stuttgart treffen sich zu einem fröhlichen 3-3 Rudelbums. Ein frisch gebackener Trainer führt die Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim zu einem 1-0 über die Abgashuren aus Wolfsburg. Der Herr prüft seine Schäfchen aus Hannover aufs Neue und lässt sie gegen glaubensfeste Domstädter 0-2 in heimischen Gefilden verlieren. Die Kovac-Brüder feiern mit der Frankfurter Eintracht einen furiosen Einstand und gewinnen gegen stümperhafte Gladbacher. Naht! Ja. 3-0 für Gladbach. Werder Bremen findet im Kampf gegen den FC Bayern jede Form von Ehrgeiz, total 90er. Bayern 5, Werder Bremen 0. Und während in Villa... Damn, jetzt habe ich das... Und während in Villarreal noch gefeiert wird, ist den Hamburgern nach einem Besuch in Leverkusen trotz einem Ultra-Ferry gar nicht nach Party. 1-0. Hast du diese alte Ferry-Ultra-Werbung mit dem hast du? Ah ja, fantastisch. Gut. Fantastisch, ne? Ja. Das ist ja mit der, wo die so eine riesen Paella. Mit der riesen Paella. Ja, sehr gut. Die habe ich auch nicht untergebracht, leider. Was hast du nochmal in Spanien für eine Werbung gedreht? Das war die mit dem Penny. Haus. Das war die mit dem Haus, oder? Die mit dem Haus. Ja, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Falls ihr die Werbung noch nicht gesehen habt, doch haben wir natürlich, gleich als rauskam. Ja? Rüdiger, wir müssen, vielleicht mache ich noch einen Link auf unsere Brennerpass-Seite, ja. Oder ihr tippt bei YouTube einfach Penny Nachbarn ein. Penny Nachbarn. Und schon seid ihr da. Hat Rüdiger fantastisch gemacht. Dankeschön. Ist eine der lustigeren Werbungen, die es so in letzter Zeit gibt. Ja. Schließt nicht wirklich gut ab mit dem Konzept von Penny, aber ist egal. Es geht ja um dich. Es geht ja um mich. Das weiß Penny nur noch nicht. Ja, genau. Der BVB bleibt nach einem 2:0 gegen Mainz in Sichtweite. Der Bayern, müsste man jetzt noch. Oder denkt man sich ja. Oder auf Weißwurst, Äquatorhöhe. Nee, so ein Quatsch. Ja. Na gut, so, ja. Dann auch noch, soll ich noch Statistik hinten reinführen? Ja. Statistik, jetzt muss ich doch mal auf meine Tastatur drücken. Statistik. Habe ich 2 Punkte. Wunderstürmer Sandro Wagner. Führt die Statistik der ausgeübten Fouls souverän mit 63 Unsportlichkeiten in dieser Saison? Wirklich? Wirklich? Sandro, the Revelation Wagner. Ja. Und nur für das Duschen aller Mannschaften nach diesem 26. Spieltag wurden über 12.000 Liter Frischwasserverbrauch, also verbraucht. 12.000 Liter Frischwasser. Ja, das habe ich selber ausgerechnet. Ich bin ausgegangen von einem Kader von 17 Spielern, von dem ich zumindest denke, dass die auch alle duschen, auch wenn sie nicht gespielt haben, weil warm gelaufen haben sich ja trotzdem. 18 Mannschaften und 40 Liter ist der Durchschnittsverbrauch beim Duschen, kommt man auf 12.240 Liter. Wow. Ja. Ich liebe die Rubrik jetzt schon so hart. Die gefällt mir auch, ja. Super. Okay. Was war denn da los mit Wolfsburg? Warum haben die denn verloren? Weißt du da was zu? Sie haben früh einen reingekriegt und dann haben sie... standen sie irgendwie blöd da. Okay, ja. Das erklärt ja eigentlich alles. Und der Trainer von Hoffenheim hat jetzt eine Trainerlizenz. Das ist es. Da hat er eigentlich, ist ja auch lustig, ne? Bei dem ist das so, ja, der macht das jetzt klar und so. Ja. Und der Effenberg, ja, der Arme denkt sich jetzt auch, ja, warum ist das bei dem okay, warum bei mir nicht? Ja. Aber es ist ja echt irre, dass Wolfsburg jetzt hier für die Champions League für die Champions League Runde qualifiziert ist, die nächste. Ja. Also die besten 8 Europas, ne? Wo sie eigentlich echt überhaupt nichts zu suchen haben, was sie wieder mit dem Spiel jetzt in der Bundesliga bewiesen hätten. Naja. Es ist trotzdem, finde ich es traurig, dass dieses bei so Spielen gegen Gent, wo es echt um was geht. Dass da das Stadion nicht ausverkauft ist. Viele erfüllt es ja mit Häme. Und sagen, so ein Verein hat in der Bundesliga nichts zu suchen. Ich finde, Häme ist ja gesagt, Häme war gestern. Häme ist irgendwie Klaas Häufer Umlauf und Jan Böhmermann. Aber ich finde es bedenklich. Ich meine, wenn man wirklich so wenig Fans motivieren kann in seiner Region, dass beim Champions League Viertelfinaleinzug das Stadion nicht ausverkauft ist. Tja, was soll dann noch kommen? Ja. Weil recht viel weiter wird es dann nicht gehen. Hm. Na gut, jetzt kommt Viertelfinale. Was habe ich denn für Notizen? Willst du noch was sagen? Ich frage mich, ob du wohl wir haben jetzt Häme für uns ausgeschlossen, aber man könnte natürlich schon was über Max Kruse, die 75.000 Euro sagen. Da weiß ich gar nichts, bitte erinnere mich. Ah, Max, das weißt du? Nein. Max Kruse hat in einem Berliner Taxi 75.000 Euro liegen lassen. Oh Gott. Das sind die, aber keine Häme, keine Häme. Beim Pokerturnier damals gewonnen hat in Vegas. Keine Ahnung, ja, also es so. Es muss irgendwie im Oktober gewesen sein. Ich weiß gar nicht, waren die für ein Spiel, als sie für ein Spiel hier waren? Also auf jeden Fall hat er es liegen lassen. Und hat Anzeige erstattet, weil sich das Geld nicht wieder eingefunden hat. Komisch, jetzt der Taxifahrer nicht zurückgegeben. Tja. Das ist schwer, nicht hämisch zu sein. Ich habe das Bayern-Spiel gesehen im Rewe-Hotel. Ja. In der ersten Halbzeit hier konnte ich nichts gucken, irgendwie der Stream. Scream wollte ich sagen. Scream hat nicht funktioniert. Scream hat nicht funktioniert. Damn. Und Kinder und wir hatten auch noch Übernachtungsparty hier. Ach, es war schrecklich. Und also Kinder haben sehr gut funktioniert. Ja, sehr gut, darin mich abzuhalten vom Gucken. Aber dann hat Thilo angerufen, der Retter oder SMS, und hat mich vorgeschlagen, ob ich denn noch zur zweiten Hälfte ins Rewe-Hotel kommen möchte. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, leckt mich am Arsch. Ich schaue mir jetzt die zweite Hälfte im Rewe-Hotel an. Ja. Und es war wunderschön. Es war wirklich wieder wunderschön. Und war voll? Nee, überhaupt nicht. Deshalb ist es ja so wunderschön da im Rewe-Hotel. Und das Spiel war auch toll. Also ich glaubte auch nach dem Spiel Pep, der da gesagt hat, ich bin nicht nur Trainer, ich bin auch manchmal Fan meiner Mannschaft. Ja. Das war alles fresh. My Boy Rode hat gespielt, hat gut gespielt. Götze war eigentlich schwer okay dafür, dass er keine Einsatzzeiten kriegt. Auf Bayerisch würde man sagen, Olle hat's recht taugt. Ja. Olle hat's recht taugt. Ja. Also alle hatten Spaß irgendwie. Also die Bremer weniger. Aber die Töne aus Bremen wurden ja auch dann ganz, wurden ja auch dann sehr leise spätestens dann, als von der Zerrung Claudio Pizarros, als das laut wurde, Mitte der Woche, dass er nicht spielen konnte. Ach so. Ja, war ja, Junuzovic war gesperrt und ja. Fritz aus bekannten Gründen, wir wissen ja die genau. Gelbgate. Ja, Gelbgate. Ja. Und dann Pizarro auch nicht, da wurde es dann schon sehr, sehr ruhig aus Bremen. Ja. Hätte natürlich trotzdem nicht 5-0 verlieren müssen. Ich finde, es war schon so ein bisschen antriebslos, was ich da gesehen habe. Ja. Und Thilo hat auch gesagt, er will nicht zum Podcasten kommen aufgrund von dem Spiel. Ja. Nicht, wobei ich mit ihm auch noch geredet habe, ich habe ihn vorhin auch getroffen, er ist Unterstützer des Gelbgates. Er findet das intelligent. Ja, er hat auch zu mir gesagt, dass wir da so drüber hergezogen hätten. Das wäre ihm sauer aufgestoßen. Hm. Ja. Und ich habe gesagt, wir haben ja nicht drüber hergezogen, dass sie das gemacht haben. Das ist uns ja egal, sondern dass sie es zugegeben haben. Stimmt. Wir sind gegen Ehrlichkeit. Wir sind gegen Ehrlichkeit im Fußball. Und Häme. Ja, es, genau. Es gibt zwei Dinge, die wir nicht leiden können. Drei. Ja, Häme, Ehrlichkeit und die AfD. Wir sind super Typen. Ja. Christian Streich kann die AfD auch nicht leiden, glaube ich. Der hat ja unter der Woche auch gesagt in der Pressekonferenz, seine Spieler schickt er zum Wählen, weil die auch nicht am Sonntag ja nicht in der Heimat sind, die dort wahlberechtigt sind. Und er hat von schrecklichen Entwicklungen auch in unserer Gesellschaft gesprochen. Mhm. Also, alle macht Christian Streich. Vielleicht will der Politiker sein. Und was ich noch ganz amüsant fand, letztes Wochenende, da haben wir nicht drüber berichtet, glaube ich, dass Freiburg Leipzig im Schneetreiben geschlagen hat. Ja. Ja. Und da ist mir ein guter Witz eingefallen. Sag. Schneetreiben nennt man so nicht auch Agenturmeetings? Ja, und der Rangnick hat gesagt, es war kein gutes Spiel, weil die haben sich im Breisgau alle Grippe geholt, seine Spieler. Oh nein. Ja. Oh. Ja. Was ist noch passiert unter der Woche? Dortmund hat ja die Tottenham Hotspurs verputzt. Förmlich deklassiert. Deklassiert, ja. Ja. Und die sind Zweiter der Liga im Moment da. Ja, ich finde, von der Premier League brauchen wir uns nach wie vor nicht. Nee. Und ich meine, Chelsea, Wiedersehen. Manchester City muss sich auch Mühe geben, wenn sie mit Pep nächstes Jahr Champions League spielen wollen. Ja. Also Angst haben muss man tatsächlich vor Barca und Real, glaube ich, wieder in der Champions League. Ja, ja. Wenn Bayern jetzt an Juve vorbeikommt, wovon ich ausgehe. Da musst du übrigens noch was sagen, Bernie Meyer. Oh, was denn? Ich habe Termine verbaselt. Ja. Ich moderiere Mittwochabend die Scheinbar. Die Scheinbar wird für mich zur echten Heimsuchung. Das ist echt sehr clever von dir. Das habe ich super hingekriegt. Ja. Ja, ich habe ja wohlweislich mir einen Auftritt mit dem Chor meiner Frau für Dienstag ausgesucht. Mhm. Hm. Ein Auftritt für Dienstag, verstehe ich nicht? Ja, du bist ja am Dienstag bei uns zu Gast als Babysitter. Ja, das hattest du jetzt nicht gemeint mit scheinbar Auftritt, oder? Nee. Du spieltest jetzt auf das Bayern Juve spielt Mittwochabend, ja, okay. Und ich auch. Ja, gut. Genau. Ja gut, das ist zwar schade, aber es beruhigt mich. Schlimmer wäre es gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest. Nein. Aber nee, das, also da bin ich ja, wenn es auf Kinder aufpassen geht, da bin ich ja terminlich verantwortungsvoll. Rüdiger passt auf meine Kinder auf. Ja, ich passe am Dienstagabend auf Bernds Kinder. Meine Leber liebt Rüdiger. Meine Kinder lieben Rüdiger, wollte ich sagen. Ah. Ja. Both of them. Nur nette Kinder. Both of them. Yes. André Schubert, der Trainer von Mönchengladbach, wie du vielleicht weißt. Du pass bloß auf. Entschuldigung. Hat sich über seinen Spieler Dahu beklagt, der ein Mörderspiel mit einer Passquote von, glaube ich, irgendwie 80% oder so abgeschlossen hat. Und ja. Hat gesagt, der soll sich doch bitte auf seinen Fußball konzentrieren und nicht anfangen zu spinnen. Ach, wir haben das gemeint. Er hat zu gut gespielt. Hat wirklich zu gut gespielt. Das ist André Schubert sauer aufgestoßen. Ja. Aha. Ja, verstehe ich nicht. Das ist schwer, da noch was, überhaupt noch eine Pointe zu finden. Ne? Ja. Leverkusens Sieg war ja sehr dreckig nach Eigentor, habe ich gelesen, gesehen habe ich nicht. Aber was man sagen kann, die Spanienreise von Roger Schmidt letzten Bundesligaspieltag hat sich ja wirklich rentiert, ne? Die hat sich rentiert. Ja. Ja. Also absolut, da muss man sagen, herzlichen Glückwunsch, Roger Schmidt. Ja. Da Da hat sich das Scouting, das Auskundschaften des Gegners, mal wirklich bewährt. Wie hoch haben sie verloren? 3-0 oder so. Naja. Schalke, ne, verloren. Und Breiti, ich nenne ihn Breiti jetzt. Ich sehe da Angst in seinen Augen. Ja, aber er hat sich schon wieder schön geredet. Er hat sich schon wieder eins der besseren Spiele seiner Mannschaft. Und er hat gesagt, es liegt nicht an ihm, hat er im Grunde genommen die ganze Zeit gesagt. Das ist affig. Horst Held, der demnächst ja scheidet von Schalke, hat gesagt, das war nicht so ganz der beste Spieltag für. Ja. Also der war da ein bisschen ehrlicher. Ehrlicher. Der Ehrlicher ist doch der neue So, was habe ich noch notiert? Die Kovac in Frankfurt, naja, hast du ja alles gesagt mit deiner. Ja. Mit deinem Dings. Ich weiß nicht, Heribert Buchhagen war ja im aktuellen Sportstudio. Ja. Und der kam auch so ein bisschen bucklig reingeschlichen. Ich weiß nicht, ob der noch so an den. Der erinnert mich auch an diesen einen englischen Schauspieler, dessen Namen ich jetzt den auch. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, würde keiner wissen, wen ich meine, aber der spielt auch in Harry Potter mit und in. Ja. Der hat auch so ein bisschen, der hat so diese buckligen Hasenzähne. Ja. Aber ich mag ihn sehr gerne, aber ich finde, er wirkt nicht so wahnsinnig zuverlässig. Aber sag mal, wer ist denn eigentlich der Typ, der da das ARD... Zuversichtlich, ich sag's dir zuverlässig. Mann, ich bin heute nicht so ganz bei mir, Entschuldigung. Ich auch nicht, das liegt aber an deinem Schnaps. Ja. Wer ist denn eigentlich der Typ, der das aktuelle Sportstudio da moderiert? Ich finde, der hat irgendwie dessen Fragestellung nicht ganz so glücklich. Also, nee, ich vergesse immer, wie der heißt, keine Ahnung. Aber wir können mal live nachgoogeln. Ja. Moderator, jetzt klappt's vielleicht. Aktuell. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht hämisch werden. Nee, wir können jetzt einfach sagen, dass wir den für komplett unfähig halten. Das ist nicht hämisch, oder? Ja. Nee, das tue ich ja auch nicht. Ich finde den nicht komplett unfähig. Ich finde, nur manchmal ist mir das zu, ich weiß nicht, das ist ja wahnsinnig bieder, wenn man sagt, etwas ist einem zu salopp. Mhm. Das könnte ja von AfD-Wählern stammen, die Aussage. Aber es ist so, tut mir leid. Mhm. So, Moderation, Sie unten. Okay. Das ist ein blöder Name. Sven Voss. Ah. Ja, super auch. Das super Foto auch, dass es bei dem Wikipedia-Eintrag von Sven Voss ein Foto gehighlightet ist, wo er quasi nur am äußeren linken Bildausschnitt auftaucht. Bei der Fußball-EM der Frauen. Neben Silke Rottenberg. Die, die hat ein ganz, ganz Gesichtsfoto bekommen auf der Wikipedia. Und blonde Strähnen. Ja. Wobei es ja oft so ist, dass das, glaube ich, was wir machen als blonde Strähnen, missinterpretiert sind oft eigentlich die eigentlichen Haare, die unter der Blondierung rausgewachsen sind. Das kann auch sein. Da gibt es so Übergangsphasen, da weiß man nicht mehr, ist es blonde Strähne oder rausgewachsenes Maus. Blond, grau. Naja, du weißt, was ich meine. Wo waren wir eigentlich? Wir waren eigentlich bei Frankfurt und Kovac. Ja. Mich als Einzelkind beeindrucken ja so zwei Brüder. Ja. Wenn ich das mal so salopp sagen darf. Zwei Brüder beeindrucken mich auch, weil ich hatte ja zwei Schwestern. Ja. Zwei Schwestern beeindrucken mich nicht. Das verstehe ich. Also haben mich lange genug beeindruckt. Ich glaube, Michael Douglas hat mal gesagt, wer so wie er zwei große Schwestern hatte, den beeindrucken Frauen nicht mehr. Ich hatte zwei kleine, aber wenn die sich mal mit meiner Mama verbündet haben, mein lieber Scholli, ey. Da. Naja. Hast du dich in deinem Kinderzimmer in deinem Millennium-Falken verkrochen? Ich habe ja sowieso, eine Schwester habe ich noch mitspielen lassen, so ein bisschen. Aber dann, als die zweite Schwester kam, habe ich gedacht, jetzt wird es mir zu bunt, die bleibt draußen. Ja. Und meine Mutter hat mir neulich erzählt, dass meine Schwester heute noch, also die Betreffende, um jeden Preis vermeiden will, dass ihre ältere Tochter ihren jüngeren Sohn ausschließt beim Spielen, weil ich das immer gemacht habe. So, Bernie. Hm. Tut mir eigentlich auch ein bisschen leid. Okay, Kicker Lele fällt aus. Wir haben fast 30 Minuten. Wir kommen zu keinem positiven. Wollen wir es wirklich ausfallen lassen? Resümee. Wollen wir jetzt trauern? Es wäre wie aufgeben. Oder? Also ich finde es auch. Also irgendwie jetzt. Okay, dann machen wir jetzt ein einzigartiges Experiment. Rüdiger, du unterhältst jetzt. Pass auf, wir bleiben auf Sendung. Okay. Ich werde jetzt nicht hören, was du erzählst. Alles klar. Ich werde es dann abhören später. Ich stehe auf und hole die. Alles klar. Kinderlele, ne? Also Leute, was ihr nicht wisst, ne? Der Bernie geht jetzt raus. Die Jogginghose von ihm, die ist total dreckig. Jetzt ist der Bernie sauer. Bernie ist gerade jetzt durch den Flur gegangen. Jetzt schreit auch noch seine Tochter. Hauptsache sie lässt die Ukulele in Ruhe. Ich setze mich jetzt mal an Bernies Computer und suche jetzt mal ein schönes Spiel raus für die Kikalele. Ich würde sagen, um vielleicht Hannover mal Mut zuzusingen, nehmen wir den Spielbericht von Hannover gegen Köln. Oh Gott. Ja, ich hatte ja auch eben schon sowas Kirchliches angedeutet. Meinst du, wir kriegen irgendwas in Kirchenmusik hin damit? Oh, Kirchenmusik. Kirchenmusik auf der Kikalele. Wir müssen heute aber sehr leise singen. Okay. Kirchenmusik. Weiß nicht, wir müssen... Piano. Kirchenmusik. Oder wir singen A Cappella. Oh, zwei oder ein Madrigal. Drei in meinen... Na, wir müssen dann so... Wie heißt das, wo man so übereinander singt? Kanon, ne? Ja. Oh, zwei... Das singt man dann nicht nacheinander? Ja, und dann wird es ja übereinander. Achso. Automatisch. Verstehe. Zwei oder drei... In meinem Namen versammelt sind. Okay, gut, wir können ja mal so. Die Richtung ist vorgegeben. Ja, aber gibt's nicht. Ave Maria. Du müsstest jetzt Bittenchor singen und ja. Nicht Maria. Ja. So, wo kommt der Bittenchor jetzt eigentlich her? Ist der nicht. Der hat irgendwas erzählt von seinen Homies aus Brasilien. Aber das stimmt doch nicht, oder? Das habe ich da falsch mitgekriegt. Weiß ich nicht. Leonardo Bittencourt, der war schon in verschiedenen Vereinen. Hat er nicht auch mal bei Dortmund kurz gespielt? Hoffenheim, ich weiß und nicht. Und er hat, genau, der hat hier seinen Ex-Verein, hat er da. Also das, der hat bei Hannover auch mal gut, gespielt. Gut, dann schlagen wir es doch. Dann, achso, der spielt gar nicht mehr bei Hannover. Ist ja witzig. Nee, der ist jetzt bei Köln. Also sehr lustig. Und hat beide Tore geschossen, glaube ich. Ja, okay. Ich bin ja echt super im Laufen. Na, du bist ja drauf. Ja, hier Dortmund, Hannover, Köln. Hatten wir alles, haben das alles erwähnt. Gut. Ja, wir kommen hier aber nicht wirklich voran. Nee. Spiel halt. Bittencourt mit Doppelpack. So machen wir es knapp. Nur ein bisschen schneller, weil das dauert ewig. Ja, gut. Bittencourt mit Doppelpack. Bamex Club. Achso, da stimmt kommt ein Haus. Oh Gott, das ist so schrecklich. Aber ich überlasse mir einfach die Lead-Vocals, du machst es besser als ich. Ist der Abend vielleicht auch ein bisschen peinlich heute? Ja? Weiß nicht. Wir beide, unser Singen heute? Aber es ist immer peinlich. Ist immer peinlich. Man zieht jetzt durch, komm. Achso, gut. 3, 4. Jetzt. Nach Kritik an mangelnder Effizienz in den letzten Wochen drehte der FC Köln 2:0 über Hannover 96 den Spieß um. Und stürzte die Niedersachsen damit immer mehr in der Zweitklassigkeit entgegen. Nur aufgrund schwacher Chancenverwertung verpasste Hannover in der ersten Hälfte die Führung und musste stattdessen kurz vor der Pause Rückstand verkraften. Nach dem zweiten Gegentreffer schwand bei den Niedersachsen, indessen der Glaube. Bittencourt mit Doppelpack beim Ex-Klo. Oh yeah. Jungs, aufhören, sonst wachen alle Kinder auf. Ja, und übergeben sich. Ja. So. Wieder. Gut, das was war's. Wir lernen. Achso, wir lernen. Also, wir lernen, der Westen ist auch nicht besser. Gute Nacht. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.